und mein Stolz. Stolz, ich stolz, ich stolz. Gehören zusammen, das ist so gewollt. Gewollt, wie Wolldecken. Mein Stolz macht mich manchmal zu nem Volldeppen. Doch mein Stolz verschafft mir Goldketten. Deshalb muss ich wie ein Proll rappen und auf keine deepen Songs texten. Mein Stolz ist echt voll ätzend. Doch mein Stolz lässt mich Bitches knallen. Bitches kennen kein Gewissen, halt, wenn sie aussehen, als wären sie in mein Stolz will Dopamin in Form von Kokain und lässt mich nüchtern keine Show mehr spielen. Das macht mich sauer, wie wenn in ein Getränk eine Zitrone fiel. Doch ich kann nicht ohne ihn, als wäre Codein. Und du bist sowieso verliebt, denn wir sind Shows am Spielen. Der Grund, weshalb du mich auf deinem Poster siehst, oder nie? Auf weißem Zeug in rosa Jeans. Hast du keine guten Karten, sind sie noch zu bezahlen? Ich bin mein Stolz, ich bin mein Stolz. Ja, das hast du gut erraten. Mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz. Er bringt mich weiter, weil ich wieder gehe, ich trotzdem Gold. Ich und mein Stolz, ich und mein Stolz, ich geh wieder Gold, Bitch. Geh wieder Gold, Bitch. Ich und mein Stolz, ich und mein Stolz, ich und mein Stolz, ich und mein Stolz, ich und mein Stolz, ich und mein Stolz, ich und mein Stolz. Ich und mein Stolz sind's, die sich wieder im Weg stehen. Marschier geradeaus und falle nieder vor nem Mädchen. Nach erhobenem Haupt steh ich auf und sage laut: Bitch, ich kann dich heimfinden, wenn du noch nen Wagen brauchst. Bei meinem Suzuki angekommen, springt sie nicht an diese Kiste. Doch mein Stolz macht dich sexy und ich lande in der Kiste. Durch unseren Wackelpeter bricht mein Bett auch noch ein. Egal, wir sind gestürzte Engel, sexy und geil. Ich geh auf Nummer sicher, lass mein Stolz widersprechen. Diese Sache klappt gut, da kann sie mir nicht widersprechen. Führ sie mit meinem Bike heim, doch es verliert ein Rad mit einem jedes Auge. Mein Stolz ist der, mich immer mag. Bedank mich für die Nacht und für den Brückenpfeiler. Danke. Hast du Bock auf was anderes mit mehr hübschen Weibern? Ich kassier eine Ohrfeige, dreh mich um und sie schöpf. Gegrinse zu meinem Einrad, mein Stolz macht mich hart. Keine guten Karten sind sie noch zu bezahlen. Ich bin mein Stolz, ich bin mein Stolz. Ja, das hast du gut erraten. Mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz. Er bringt mich weiter, weil ich wieder gehe, ich trotzdem Gold. Ich bin mein Stolz, ich bin mein Stolz, ich geh wieder Gold, Bitch. Geh wieder Gold, Bitch. Ich bin mein Stolz, ich bin mein Stolz, ich bin mein Stolz, ich bin mein Stolz, ich bin mein Stolz, ich bin mein Stolz. Der Stolz in mir, den ich stolz präsentier. Siehst und stolzieren, siehst und stolzieren. Der Stolz in mir, den ich stolz präsentier. Siehst und stolzieren, siehst und stolzieren. Meint ihr stolz den Politiker?